heute ist wieder einer der verdammten Tage, die ich kaum ertrage und mich ständig selber frage, warum mich all diese Gefühle plagen, die ich nicht kannte oder nur vom Herrn sagen, denn es errannte ich durch meine Welt und war der König. Doch alles, was mir gefällt, ist mir jetzt zu wenig. Alles, was mich kickte, von dem ich nie genug kriegte, lass ich lieber sein, denn ich fühl mich allein. Fühlst dich nicht nur allein, Mann, du bist es. Drum lass das Gejammer sein, denn so ist es nun mal auf dieser Welt. Auch wenn's dir nicht gefällt, schaust du deinen eigenen Film und bist dein eigener Held. Ja, Mann, irgendwie hast du ja recht. Und trotzdem geht's mir schlecht, echt beschissen. Denn ich möchte mal wissen, welcher Film auf dieser Welt einen Oscar erhält, in dem die weibliche Hauptrolle fehlt. Denn sie ist weg, weg. Und ich bin wieder allein, allein. Sie ist weg, weg. Davor war schöner, allein zu sein. Jetzt ist sie weg, weg. Und ich bin wieder allein, allein. Sie ist weg, weg. Ich hoffe es nicht ab. Was ist daran schlimm, dass ich jetzt nicht mehr der Mann für sie bin? Da sitz ich und kack mich zu und beginn zu denken, dass ich keine andere bin. Die eine ist weg, na und? War sie für dich nicht nur Mittel zum Zweck und Grund, sich hinter ihr zu verstecken? Andere abzuchecken war tabu und jetzt kommst du. Wie gesagt, das ist krass, dass ich dachte, ich verpass was, wenn ich die Finger voneinander lass. Was ich machte, denn ich dachte, diesen Spaß gibst du dir, wenn du die eine nicht mehr hast. Und jetzt was? Jetzt ist sie weg und ich versteck mich kläglich. Ich hab keine Lust davon, also leck mich. Sie ist weg, weg. Und ich bin wieder allein, allein. Sie ist weg, weg. Davor war schöner, allein zu sein. Jetzt ist sie weg, weg. Und ich bin wieder allein, allein. Sie ist weg, weg. Weinst du oft, es tut mir aber leid. Ich erinnere mich, wir waren beide verdammt cool. Doch innerlich dachte ich, Spinner, ich null. Denn wann immer ich dachte, ich tu alles für sie, war was immer ich machte für mich irgendwie. Mit dieser Philosophie fuhr ich einen frei, sorgenfrei, an ihr vorbei. Ich schätze, bin ein bisschen hochgeflogen, ungelogen, und hab sie dabei mit mir selbst betrogen. Kluge Worte, was? Hinterher weiß man immer mehr. Doch so sehr ich mich auch dagegen wehr, bleibt es schwer, aber wahr, ich bin leer, denn sie ist nicht da. Ja, ja, wunderbar, tolle Rede, Mann. Hör ich dich nicht mal sagen, dich lässt jeder ran. Und jetzt schau dich an, wo bist du hingekommen? Ich sag's dir, sie ist weg und hat mich mitgenommen, mitgenommen, mitgenommen, mitgenommen. Jetzt ist sie weg, weg. Und ich bin wieder allein, allein. Sie ist weg, weg. Davor war schöner, allein zu sein. Jetzt ist sie weg, weg. Und ich bin wieder allein, allein. Sie ist weg, weg. Weg kann man fast nicht sagen. Damit waren sie nämlich voll da. Die Rede ist von den Fantastischen Vier mit dem Song Sie ist weg. Das hat sie absolut in die Charts katapultiert und auch so eine kleine Revolution in Deutschland losgetreten, was die Hip-Hop- und Reimkultur angeht. Nämlich es hat viele Nachahmer gegeben und es gibt viele Nachahmer nach den Fantastischen Vier, die ja immer noch sehr, sehr erfolgreich sind. Und ja, darum geht es eigentlich in dieser Ausgabe des Soundchecks, um Hip-Hop- und Reimkultur in Deutschland. NDR sozusagen, neue deutsche Reimkultur. Wie gesagt, die Fantastischen Vier haben in Deutschland so einiges mit kreiert durch ihren großen Erfolg und auch durch ihre Art von Pop-Hip-Hop. Und ob man sie liebt oder hasst, sie haben auf jeden Fall so Wege geschaffen für andere Bands. Ein Beispiel für eine andere Band, die auch in ähnliche Richtung gehen will, ist Fresh Family. Kanana, Kanana, Kanana, Kanana, Kanana, Kanana, Kanana, Kanana, Kanana, Kanana, Kanana, Kanana, Kanana, Kanana, Kanana, Kanana, Kanana, Kanana, Kanana, Kanana, Kanana, Kanana, Kanana, Kanana, Kanana, Kanana, Kanana, Kanana, Kanana, Kanana, Kanana, Kanana, Kanana, Kanana, Kanana, Kanana, Kanana, Kanana, Kanana, Kanana, Kanana, Kanana, Kanana, Kanana, Kanana, Kanana, Kanana, Kanana, Kanana, Kanana, Kanana, Kanana, Kanana, Kanana, Kanana, Kanana, Kanana, Kanana, Kanana, Kanana, Kanana, Kanana, Kanana, Kanana, Kanana, Kanana, Kanana, Kanana, Kanana, Kanana, Kanana, Kanana, Kanana, Kanana, Kanana, Kan bin der Higgidi-Dingidi, ich bin ein sexy Kanake. Ich fühle mich wirklich gut, denn ich weiß, was abgeht. Es geht im Augenblick um eine große Party, die ihr steigt. Ich rede jetzt einfach los in aller Unbefangenheit. Über die Party mache ich Kanake gern. Die Bedeutung dieses Wortes liegt anscheinend ziemlich fern. Schund, genau das ist der Punkt. Schund, nimmst du dir in den Mund. Schund, mach dir deine Zunge wund. Nun mach dich mal kund und sage mir, was ist der Grund. Kanada, Kanada, Kanada, K. Kanada, Kanada, Kanada, K. Kanada, Kanada, Kanada, K. Kanada, Kanada. Sexy, Kanake und ich knacke jede von Baracke und das geht wohl auf den Sack, ne? Schwarze Haare, sexy, auch noch dunkel, Leute, ich sag nur euch Kanake, ha, darüber lache ich. Sag so offen, sag so wie du willst, sag wann und wieder Vorsicht. Verliere nicht die Übersicht, jetzt führe ich dich in das Licht. Zeig dir, ich bin nicht deines Glaubens nach ein Bösewicht, sondern cool und schlicht, einfach sexy Kanake, der alle Frauen Herzen bricht. Kanada, Kanada, Kanada, K. Kanada, Kanada, Kanada, K. Kanada, Kanada, Kanada, K. Kanada, Kanada. Das Aussehen kommt es ja überhaupt nicht an. An, an, an, an. Auf was denn? Sexy! Auf was denn? Sexy, Kanake, der Kanake mit dem Sex. Das kommt dir spanisch, dein eigener Komplex. Du findest die beiden Wörter, die passen einfach nicht zusammen. Du hast immer noch nicht verstanden, ich will dich nicht länger spannen. Überall, wo du hinschaust, sexy Frauen und Männer. Meistens dunkelhäutig, ich bring es auf Nenner. Ich sag sexy, Kanake, du sagst immer noch dumme Spender. Hast Probleme mit Kanaken, dann frag ich dich, wo klemmt's. Ich sage dir, im Duden steht Kanake, heißt Mensch. Mensch, Mensch, Mensch, Mensch, Mensch, Mensch. Ja, warum hast du das denn nicht gleich gesagt? Aus dem Düsseldorfer Raum, Fresh Family mit dem Stück Sexy Kanake. Modell Multikulti beim Hip-Hop funktioniert es. Hier rappen Deutsche, Griechen, Türken, Kroaten alle in einer Mannschaft und versuchen, ihrem Ärger Luft zu machen und bringen auch verschiedene musikalische Kulturen zusammen. Zum Beispiel TCA aus Köln, türkische Volksmusik und Hip-Hop. Jegliche Schranken und nichts bringt sie ins Wanken. In Worte verfasst, wenn Gedanken zu Poesie verschaffen uns Freiheit, Kraft und Energie. Gefühle und Ansichten zum Ausdruck gebracht, sich mitzuteilen in Gedichten ist, was uns so frei macht. Denn wir sagen, was wir denken und wir denken, was wir sagen. Tun, was wir für richtig halten, ohne jemand danach zu fragen. Say what we wanna say, do what we wanna do. Say what we wanna say, do what we wanna do. Say what we wanna say, do what we wanna do. Say what we wanna say, do what we wanna do. Not tell us who gives a damn about you. Say what we wanna say, do what we wanna do. Say what we wanna say, do what we wanna do. Say what we wanna say, do what we wanna do. Not tell us who gives a damn about you. My thoughts really flower, my thoughts give me power. Still never ever could my thoughts I devour. The skull I can't map them, the hunter can't trap them. Only can I put them into words and rap them. Parla chiaro e non ti vergognare, sei il tuo principale e non farti controllare. parla e lascia volare via i sensi. Fai quello che vuoi e dici quello che pensi. Hava da ki doğangi bir düşüncelerim serbest sprangalar kafeser onları hapsedemez. Düşündüğümü söylemek için sarıldım ilime. Hiç kimseden kilit vurdurmam ben dilime. Say what we wanna say, do what we wanna do. Say what we wanna say, do what we wanna do. Say what we wanna say, do what we wanna do. Now tell us who gives a damn about you. Say what we wanna say, do what we wanna do. Say what we wanna say, do what we wanna do. Say what we wanna say, do what we wanna do. Now tell us who gives a damn about you. Wir sagen, was wir denken, was wir sagen, tun, was wir für richtig halten, ohne jemand danach zu fragen. Denn in unserem Gerichtssaal sind wir die Richter, von unseren Versen sind wir die Dichter. Wie ein wildes Tier kann uns keiner zähmen, kein Narkotikum könnte uns hier lähmen. Niemand kann uns kommandieren, niemand kann uns kontrollieren, niemand hat die Macht, unser Denken zu zensieren. Say what we wanna say, do what we wanna do. Say what we wanna say, do what we wanna do. Say what we wanna say, do what we wanna say. We wanna do. Now tell us who gives a damn about you. Say what we wanna say, do what we wanna do. Say what we wanna say, do what we wanna do. Say what we wanna say, do what we wanna do. Now tell us who gives a damn about you. Und die Frisur ist ohne, dann interessiert mich das just nicht die Bohne. Ist die Frau ne geile, doch die Chance ne vertane, dann ist mir das eher Banane. Ist Banane, ist Banane, ist sie auf, ist sie auf. Ist sie auch nen anderen Typen geil, interessiert mich nicht, weil warum sollte es, sie wollte es nicht anders. Bin ich ständig, denn ich sprech wie mir der Mund gewachsen ist. Und wenn da einer sagt, dass Bo nix außer Faxen ist, dann hat er recht. Und wenn da einer sagt, dass Bo nix außer Faxen ist, dann ist mir das die Grünen mit nem E davor. E-G-A-L, schnell noch, muss ich dir was sagen. Ist es wieder einer von diesen Tagen? Sollte man nicht wagen, mich zu provozieren? Könnt ihr nicht kapieren, das kann nicht funktionieren. Denn mir ist alles ignorantes Gerede, geht mir vorbei, ist mir einerlei und ich bleib dabei. Es ist mir egal, ja scheiße. Ist mir egal, ist mir egal, mir ist wieder mal alles scheißegal. Ist mir egal, ist mir egal, mir ist wieder mal alles scheißegal. Scheißegal. Doch jetzt bin ich bereit, ne Zeit zu fliegen, trotz Sitzen, Stehen oder auch Liegen. Fliegen rein spirituell, M-N-O. Ich liebe es zu schweben, abzuheben, eben noch hier, jetzt schon damals war ich noch jünger, doch nicht wie die Zwölf von Gottes Sohn. Ihr wisst schon, der die Alte was mit dem Kreuz hatte, kompliziert, doch auf ne Erklärung verzicht ich, zichten, zicht ich lieber, wenn mit B-A-Z-E, auch versteh ich nicht den Rummel, wenn ich mit solchem Stummel rumfummel durch die Straßen bummel. Mors, Mors, Hummel, Hummel, Schummel, Schummel, nie kommt es zum Reim, nie. Und willst ein Battle, dann zieh. Ich lieber alleine, nein, Angst hab ich keine. Und wenn du mir sagst, ich bin ein Loser, Versager und auch scheiße, dann ist mir scheiße das egal. Scheißegal. Ist mir egal, ist mir egal. Mir ist wieder mal alles scheißegal. Ist mir egal, ist mir egal. Mir ist wieder mal alles scheißegal. Scheißegal. Ist mir viel egaler als Karl Lagerfeld. Der hält nicht viel von Frauen, außer sie sich in seinen Kreationen anzuschauen. Ja, ich bin ein Clown, was? Wer will hier eine Tüte bauen? Na, na, na, böse, böse. Putz selten die Zähne, hab also Kariöse. Fuck, kein Manta, hab keine Friseuse. Öse, ich döse unterm Baum, hab nen fetten Traum. Wach auf, Bauch ist klebrig, im Mundwinkel Schaum. Ich staun nicht schlecht, ich dachte, die wär echt gewesen. Und dann geh ich wesen, bin gewesen. Sprich O ist das wie GV zwischen Bulldoggen und Pekinesen. Bring O, A, nichts als Spesen. Tja, außer Spesen leider wieder nichts gewesen. Doppelzicker, nimm den alten Besen, nicht den Wischmopp. Hip-Hop ist kein Geschäft, in dem man irgendetwas irgendjemand nachäfft. Und wenn man das tut, dann ist das nicht gut. Doch mir total egal. Ist mir egal, mir ist wieder mal alles scheißegal. Ist mir egal, ist mir egal, mir ist wieder mal alles scheißegal. Scheißegal. Ist mir egal, ist mir egal, mir ist wieder mal alles scheißegal. Egal. Ist mir egal, ist mir egal, mir ist wieder mal alles scheißegal. Ist mir doch egal. Tja, ja, ja, ist mir egal. Wir haben überlegt, wie amerikanischer Hip-Hop so zustande gekommen ist. Zuerst gab es Rap und dann aus Rap wurde mehr oder weniger Hip-Hop. Hip-Hop wurde wesentlich freier noch interpretiert als Rap. Es gab nicht mehr nur Grandmaster Flash und ganz klar ausgerichtete Texte, sondern es gab mehr oder weniger Freistil, auch Freistil in der Wahl der Samples, der Musik, auch der Texte etc. etc. Also das Ganze wurde immer größer und immer weiter gefasst. Und das Gleiche ist im Prinzip auch in der deutschen Reimkultur passiert. Nicht mehr alle klingen so wie die Fantastischen Vier oder die unbedingt erfolgreichen. Es kommen auch Leute nach oben, wie zum Beispiel der Tobi und das Bo, die wir gerade gehört haben, mit Ist mir egal, die doch eine sehr freie Art der Reimkultur pflegen. Hier jetzt die erste Frau am Start, Cora E. Sie rappt über ihre musikalischen Wurzeln. Ich komm aus einer Mittelschicht, die gibt's in Deutschland sicherlich. Oben waren wir nicht und unten nicht. Meine Eltern waren geschieden, da war ich gerade 7. Gerichte haben entschieden, dass zwei Kinder bei der Mutter blieben. So waren wir zu dritt, zogen aus dem großen Haus auf Sylt. Doch die kleine Wohnung war mir recht, denn kein Vater brüllte mehr. So vermisste ich das Meer sehr. Mich an die Stadt zugewöhnt, fiel mir sehr schwer. Ich wurde zum Schlüsselkind, das sind die Kinder, wo die Eltern nicht zu Hause sind. Die Mutter nicht am Fenster steht und winkt, denn sie ging zum Dienst Tag für Tag. Es war bestimmt nicht leicht für sie, uns zu erklären, dass sie uns trotzdem mag. Vermisst habe ich nichts, doch du fragst dich, wer dein Vater ist, wenn du nur zweimal im Jahr Post kriegst. Doch heute ist mir klar, es wäre nicht so, wie es ist, wäre es nicht gewesen, wie es war. Es wäre nicht so, wie es ist, wäre es damals nicht gewesen, wie es war. Es wäre nicht so, wie es ist, wäre es damals nicht gewesen, wie es war. Es wäre nicht so, wie es ist, wäre es damals nicht gewesen, wie es war. Es wäre nicht so, wie es ist, wäre es nicht gewesen, wie es war. Ich wollte aufs Gymnasium, denn ich bin nicht dumm, doch Fakt war, dass das nicht ging, weil die Familie nicht intakt war. Und damals war das schlimm. Doch was du lernst aus diesen Dingen, kann dir keine Schule beibringen. Der Block, in dem wir wohnten, war hoch, die rote Siedlung. Und das war für viele Eltern meiner Freunde Grund, ihre Kinder von uns fernzuhalten. Da die Leute, die dort wohnen, halt als Assos galten. Ja, ich war grad 10, als ich anfing auszugehen, die Jeans eng zu nähen, um cool auszusehen. Ich passte nicht mehr in die Dorfklicke und hing viel lieber mit dem Punks ab. An der Holzenbrücke hab mein Taschengeld im Hinterhof verspielt. 17 und 4 und war es 12, als ich das erste Bier probier. Und auch die beste Mutter merkt nicht, dass ihr Kind nach Alkohol stinkt, wenn sie selber trinkt. Schrevenpark, alter Mann, ich trieb mich rum und war dann irgendwann so voll, dass ich fast stopp. Doch warum soll ich mich schämen für das, was geschah? Ich wäre heute nicht, wie ich bin, wäre es nicht gewesen, wie es war. Es wäre heute nicht, wie es ist, wäre es damals nicht gewesen, wie es war. Es wäre heute nicht, wie es ist, wäre es damals nicht gewesen, wie es war. Es wäre heute nicht, wie es ist, wäre es damals nicht gewesen, wie es war. Es wäre heute nicht, wie es ist, wäre es nicht gewesen, wie es war. Ich lebte vor mich hin, kaum was machte Sinn und dachte nicht im Traum darüber nach, womit ich meine Zeit verbrachte. Was kennt man vom Leben, wenn man Leute Freunde nennt, die ihren Joint an Kinder weitergeben? Ich bin geflogen von den Schulen der Stadt. Meine Mutter schleppte mich zum Psychologen, doch der hat wenig Chance, weil seine Mühen so gut wie umsonst sind. An einem Kind, das denkt, dass mit ihm alles stimmt. Ich ertrank fast Angst, doch hatte Glück. Die Welle aus Amerika spülte mich wieder ans Land zurück. Ich begann zu leben, wurde aktiv und hab zum ersten Mal geträumt, ohne dass ich schlief. Da war etwas, das auf mich wartet, also ging ich. Etwas, das ich bekommen kann, bleib ich dran. Also fing es an, dass ich etwas, das ich erreichen kann, seh. Ich wollte rappen wie Chanté. so verfolgt, wie ich die Spur erfuhr. Freundschaft von jedem, der auf meinem Trip mitfuhr. Und nur der Glaube gibt mir Kraft und nimmt die Gefahr, jemals zu vergessen, wie es war. Es wäre nicht so, wie es ist, wäre es nicht gewesen, wie es war. Ganz frisch als Solokünstlerin auf dem deutschen Rapmarkt Cora E. Produziert wurde Cora E. von den Kölner Brüdern Stieber. Von den Kölner Stieber-Brüdern. Sie nennen sich Stieber Twins, nehmen für das Kölner MC-Label auf. Und auf einem Sampler sind sie auch hinter dem Mischpult zu hören. Hier sind die Stieber Twins. Schon nur eine Sache steht wie die Sonne am Horizont. Die mit Funk im Herz werden mit Ruhm belohnt. Und eure Geld-Rap-Karriere war ein Griff ins Klo. Viel zu viel stehen auf der Bühne mit Nasen wie Pinocchio. Hip-Hop-Bro, das ist nicht flach. Ihr jagt nicht nach Beats, sondern sucht nach Melodien für jeden Geschmack. Euer Geld macht euch süchtig, ich schick euch auf Entziehungskur. Ich pisst euch euer Telefon, ob mit oder ohne Schnur. Ich chill viel lieber mit MC René auf einer Couch, ja, der Couch. Grenade. Joachim Jekko, Christian Heid, Stieber Twins, Copyright, nie allein stets. Von Kochen Beats auf 95 Fahrenheit. In meinem Beatlabo am Anfang vom Korridor steht das Weiß. Ich weiß, gute Texte kosten ihren Preis. Ich scheiß auf Hardcore von Jungs im Schulchor. Du Tenor, du dein Papa stinkt nach Mark Astor. Die Loops ohne Komfort, Crazy Chris ist der Kantor. Ich kämm deine Beichte, denn mein Onkel ist dein Pastor. Ich sitz, mixe, range, Bits von meinem Monitor. Dein Studio, ein Zweispur, dein Sampler von Monaco. Allein zu zweit, niemals solo. Mein Rap ist Poison, Poison, wie der von Gucci Rap und Polo. Du drückst auf CD, aber ich drück auf Phono. Mein Flow ist Porno, Props an Scotty, Kane und Peso. Heidelberg, 95, im 20. Jahrtausend. Bin Individuum unbekannter Natur, bekannt als verstecktes Bühne mit unter einer Couch aus pur, pur. Sei auf der Suche nach dem goldenen Kind. Meine Mutter, die Sonne, mein Vater, der Wind. Klone, Mikrofone, Drahtköpfe, Stahlkörper. Jim gab mir seine Knöpfe zur Verbindung meiner Wörter. Du bist leise, aber ich bin laut. I like to move the crowd. Bagger mehr Beats an, als Akim weiter Frauen. Werd heiß, bis Eisberge in deinem Bach auftauchen. Wollen gern groß sein und gehen deshalb am schnellsten. Schmeiß mich lieber in Schlamm, um in Metaphern mich zu wälzen. Wälz mich hin und wälz mich her, her. Wälz mich zur Seite, wälz mich kreuz und quer, quer. Wälz mich durch wie ein Buch, dann lernst du lesen. Brauche, um zu fliegen, weder Flügel oder Besen. Um wirklich Spaß zu haben, keine Spesen. Und umweltfreundlich bin ich auch schon immer gewesen. Denn ich brech schlechte Lieder aus, Vinyl heraus. Schmelz sie ein, press meine eigene Platte daraus. Bitte geh jetzt und ruh mit Tine auf Programm Nummer 12 in der Schleuderkabine. Aber bist du wirklich in der Schleuderkabine? Ich wink dir nochmal zu und aktivier die Waschmaschine. Alles klar, aber pass auf, ich hab noch einen. Mach Theresa Loskins Sampler für den Porno-Untergrund, so würde man die heißen. Tausend und eine Stellung, du willst wissen wirklich, wer ich bin. Sieh genau hin und erkenn den dritten Stieber-Twin. Stieber-Twin, okay, das war's. Und jetzt geh ich in meinen Marokkaner-Igel und schreib Texte. I'm out. Marshall, Sheriff der Unterwelt, Geld als Mythos der Mythen, denn ich als Schutzbilder Frankenfeld. Held der Siegfriedssage von Wild, bin in Wirklichkeit die biblische Heuschreckenplage. Sage, kurz Blutsturz, ein Wort Magie, Zauber, Massenmord. Ihr seid alle tot, doch ich war fort. Dort, wo ich steh, lauf oder geh, verdorrt Vegetation. Asche, Schnee mit 193 PS, bringt mal durch die Pocken, die Pockenpest. Wer ist Time und wer ist Quest? Quest? Hip-Hop-Freistil made in Germany. Das waren zuerst einmal die Stieber Twins mit dem Stück Allein zu zweit von dem MC Records Sampler und dann im Anschluss daran unverkennbar MC René, allerdings mit den Stieber Twins, Fahrenheit 55. Zurück nach Köln, zurück zu den coolen Säulen, so heißt eine Formation, eine Hip-Hop-Formation aus Köln. Die coolen Säulen, das klingt irgendwie gemein, ist aber im Grunde sehr, sehr brav, eher im Sinne von cool. Für den Respekt. Trotz Löffel ist der Mann am Mikrofon, der aneckt. Denn Fragen entstehen, gehen, kommen und manche bleiben offen. Dabei ist doch wohl klar, dass alle nur mit Wasser kochen. Doch der eine war zu engstirnig, der andere zu liberal. Hip-Hop international macht viele Fragen scheißegal. Unterm Strich heißt der Anspruch, bleib original. Bleib monumental, sonst wird die Identität zur Qual. Denn du bist weder cool, hört noch von mir, noch vom Hitsquad. Wirst nie so leben wie Nas, aber bist trotzdem Hip-Hop. Wenn du zu deinem Ursprung stehst, nicht wie ein Blatt im Wind wehst, die Staaten verstehst und trotzdem dein Ziel willst. Denn schaust du zu weit zurück, bleibst du entbehrlich. Und schaust du zu weit nach vorne, tust du's vergeblich. Also fall nicht über Steine, die auf deinem Pfad liegen. Keep it real und du wirst Respekt. Original, straight from Hollow. Original, never ever stand alone. Get moving, but it's slowly unfold. Cause them know we are original, who hear me now. Original, straight from Hollow. Original, never ever stand alone. Get moving, but it's slowly unfold. Cause them know we are original. Das ist das Original, der Fans wie Obi-Wan. Simultan übersetzt, wenn ich verbal klingen hetz. Scharf, kompromisslos, schaff Richter für Dichter. Die Texte kopieren, ihre Reihen werden lichter. Wenn ich sie filtriere, sortiere, exkommuniziere, mit einem Kreuz auf der Stirn markiere, wie kranke Bäume, die Rodung erwartet. Spielen wir mit auf dem Karten. Zusammenschluss, die coolen Säue mit der Firma. Sprachorgan am Mikrofon der Fenster und wie immer mit dem Mitinhaber dieses Unternehmens Tatwaffe. Zerdrittel gewaltiges Potenzial und ich schaffe lyrische Labyrinthe, Auswege ausgeschlossen. Schon sind wir in die nächste Ebene vorgestoßen. Jahrelang versuche ich mich im Sprechgesang mit Höhen und Tiefen, aber immer mit dem Drang, neue Stile zu kreieren. Letztendlich profiliert 96 die Firma, damit jeder Arsch kapiert. Seinen Weg zu gehen, trotz jeder Qual, ewiges Potenzial, mein eigenes Original. Original, straight from Cologne. Original, never ever stand alone. Get moving, but it's slowly and good. Cause the know we are original. Original, straight from Cologne. Original, never ever stand alone. Get moving, but it's slowly and good. Cause the know we are original. Shivy Shivy, ja, also fort von meinem Scheiß. SCA, I doppel V, ich geh so ab wie ich heiß. Eis, kalt wie die Sau, die ich bin und repräsentiere. Verliere mich nicht, denn was wäre wenn, sondern verziere meinen ureigenen Weg mit noch mehr Steinen, die mich schleifen und reifen lassen. Die Wut in mir keimen lassen, die Lasten erblassen lassen, anfassen und passen lassen. Nö, denn ich hab Stil, auch wenn es nicht jedem gefiel, arbeitete ich viel an einem Ziel, was ich nie aus dem Auge verlor. Kein Empor, kömmling sie mich an, ich war davor schon da. Ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, vier Jahre, 100 Jahre. Nehm, was mir gehört, wie ein Kunde, erstattene Ware. Gestattene fahre ich an wie Willi mit Promille. Verlor mal fast mein Auge, seitdem heiß ich so und brauche eine Brille. Keine Pille schützt sich vor meinem verbalen, oralen Verkehr. Ich kann nämlich mehr, sehr schwer, Mister. Eros Reim im Keim fast erstickt. Erblickte ich die Welt später und ward mich geschickt durch die Gruben und Gräben, die mich behindert und verhindern, dass ich komme, wie ich kommen muss. Papa und alle Kinder. Original, straight from Cologne. Original, never ever stand alone. Get moving, but it's slowly unclosed. Cause them know we are original. Original, straight from Cologne. Original, never ever stand alone. Get moving, but it's slowly unclosed. Cause them know we are original. Original wie New York, die Stadt bekomme Rabatt. Auf Reime, die ich schreibe, habe Tausende auf Blatt und Platte gewann. Was habe ich denn in meinem Verstand gespeichert? Habe mich an niemandem bereichert. Original, mein Eigen, werde niemals umsteigen. Mein Haupt von niemandem neigen. Der Weg war beschwerlich, eiserner Wille war unentbehrlich. Fragst du heutzutage? Gefährde, Verräter, wie Briefbomben, Politiker. Der Japan-Fanatiker gibt einen Krieg um seine Kritiker. Reim-Diabetiker, meine Feine Ware, die Ware. Übermäßiger Konsum befördert euch auf die Ware. Serviere Köpfe auf Teller, schmeiße Rüffe in den Keller. Gewürzt wie Arabella, wart eure Reime aus Kies, meine sind aus Granit. Heißer als Geschlechtsverkehr, die Rückkehr des goldenen Samurai. Gebeutelt und geschlagen, trage Narben, doch letztendlich als Krieger erfahren. Wer heute groß erzählt, sich für überlegen hält, endet das gleiche auf dem lyrischen Schlachtfeld. Original, straight from Cologne. Original, never ever stand alone. Get moving, but it's slowly unclosed. Cause them know we are original, who hear me now. Original, straight from Cologne. Original, never ever stand alone. Get moving, but it's slowly unclosed. Cause them know we are original. Deutscher Sprechgesang, das waren die coolen Säue von ihrer CD Stärker als das Schicksal mit dem Stück Original. Die ältesten Hip-Hopper in dieser Sendung werden garantiert jetzt kommen. Sie stammen ja, aus der alten Formation Kran. Warum habe ich sie ausgesucht? Sie sind die einzigen, die in dieser Sinne Englisch rappen, aber trotzdem irgendwie profitieren sie von dem Sprechgesang, von der Hip-Hop-Bewegung, von der Jazz-Bewegung, beziehungsweise von der Hip-Hop- und Rap-Bewegung und verbinden sie mit ihren eigenen jazzigen Klängen, nennen ihre Musik auch nicht Hip-Hop, sondern Hip-Jazz. Die Rede ist von Zep Zu, Helmut Hattler, Jo Kraus, beide waren früher bei der Formation Kran tätig. Heute mittlerweile sind sie, ich würde schon fast sagen, wesentlich erfolgreicher mit Zep Zu, ihr aktuelles Single. Auch wieder Sprechgesang, Let It Flow. Let it flow, yo. Let it flow. Lippen greifen nach dir, blind, ohne Drang. Meine Zunge hält dich fest, ohne Zwang. Ich spür, du willst es. Du brauchst einen Kuss, weil dir nach Küssen ist und weil das eben sein muss. Trau dich. Es gibt so viel zu entdecken mit dem Mund, mit den Lippen. Lass dich aufwecken, komm, lass dich fallen. Lass dich gehen, lass uns Sterne sehen. Schau mir tief in die Augen und dann küsse meinen Mund. Wir haben Zeit genug und küssen ist gesund. Vergiss, was du denkst, nimm dir ruhig etwas Zeit. Verliere deine Angst, sei bereit, küss mich. Ganz egal, wohin du willst, es ist nur wichtig, dass du meinen wilden Hunger stillst auf deine Lippen. Lass dich fallen, lass dich gehen. Und du wirst Sterne sehen. Es ist die schreckliche Lust, es ist die schöne Lust. Auf deinen Hals, deine Hände, deine Lippen. Du musst mich küssen, tu es jetzt, denn meine Seele brennt. Und dieser eine kleine Kuss ist wie der längste Moment. Nimm dein Herz in die Hand und verliere den Verstand. Nichts ist so mächtig wie die Macht der Gefühle. Öffne deine Lippen, lass dich fallen, lass dich gehen und du wirst Sterne sehen. Schau mir tief in die Augen und dann küsse meinen Mund. Wir haben Zeit genug und küssen ist gesund. Vergiss, was du denkst, nimm dir ruhig etwas Zeit und verlier deine Angst, sei bereit. Küss mich, ganz egal wohin du willst. Es ist nur wichtig, dass du meinen wilden Hunger stillst auf deine Lippen. Lass dich fallen, lass dich gehen und du wirst Sterne sehen. Lippen. Vergiss, was du denkst, nimm dir ruhig etwas Zeit, verliere deine Angst, sei bereit, küss mich, ganz egal wohin du willst, ist doch wichtig, dass du meinen wilden Hunger stillst auf deine Lippen. Lass dich fallen, lass dich gehen und du wirst Sterne sehen. Küss mich, küss mich, küss mich, küss mich. Schöner Titel, die Groove Minister mit ihrem Pop-Rap. Der da heißt Küss mich. Wenn heute eine Rap-Formation, eine deutsche Hip-Hop-Formation anfängt, CDs zu machen, dann muss sie sich schon was ganz Besonderes einfallen lassen. Es gibt schon viel auf dem Markt. Wie gesagt, der Markt, was ich anfangs der Sendung gesagt habe, ist richtig explodiert. Es gibt jede Menge verschiedene Hip-Hop-Formationen. Eine davon heißt Dumm Bumm und sie sind so ein bisschen Mischugge. Deswegen heißt auch der Song Chugge Mugge und den Rest kann man sich denken. Interessant wie Mundgeruch nach einem Döner und du weißt doch schon, was als nächstes kommt. abhackt. Wenn du schlumpfst, dass du schlumpfst, was ich schlumpf. Schlumpfst du Schlumpf, weil ich schlumpf. Einfach neuen Trumpf aus der Tasche. Und du wünschst, du wärst wenigstens nur ne Flasche. Denn ich geh ins Ziel wie Cora. Man hat man's oft wie Flora. Bin dabei, Bohrer als ein Manta-Fahrer. Komm klarer als ein Klarer mit der Chuckenmucke. So Chucke, deine Mucke ist mir Schnuppe wie ne Fluppe. Ducke dich, weil ich auf sowas wie dich mit Worten spucke. Aber mit Stil, denn Stile hab ich viele, mit denen ich spiele. Schiele Miele auf bestimmte Ziele, viele auf die Diele. Und agile Gedanken, labile Reimschäme fiel ich keinem, der mit rein versucht zu scheinen wie die Sonne. Denn ich komme mit ner Tonne, voll Wonne, hab mich nicht übernommen. Nur das Mic genommen, bin geschwommen auf dem Beat wie ne Tonne den Fluss runter. Chucke Mucke dam da da da da da da da. Chucke Mucke dam da da da da da da. Chucke Mucke dam da da da da da da. Chucke Mucke dam da da da da da da. Chucke Mucke dam da da da da da da. Chucke Mucke dam da da da da da. Der Jung mit Schwung kommt fetter als dein Mutter. Schmied dir die Dumbo-Butter auf das Brot. Hilft den Schwachen in der Not. Wie ein Ritter wittert da die Po-Flavor. Kuhura war nie weg. Benutzt Mittel zum Zweck. Der ist Dumbo und verreck. Er steckt gemeinen Track. Check, dass ich mehr Klasse als Schulen hab. Tausend Hits wie dich zum Verbuhlen hab. Zum Gutruf sein brauch ich keine Dröhnung. Verpasse jeden Lied die Krönung. Denn meine kleine Crew macht Chugge-Mugge. Und was machst du? Schrei doch rufe den, der es nicht hören will. Mach dich lieber locker, weil ich dir sonst auf der Terrorill. Hey, die Hardcore-Rap-Zigeuner mit Plan und ohne Wagen kommen leiser als Minelli, cooler als Gino Ginelli. Und wenn ich mit dir tanze, dann vergesse ich die Zeit. Doch mir ist der volle Prinz, dann ist es wieder so weit. Ich komm leicht wie Jogurette, wenn ich nur hab so fette Reime. Hätte schon ganz nett darauf gepasst, hier kommt ein Brett. Das kriegst du nicht bei Obi, auf ihn Hügel für wenig Lobi. Schucke Mucke, da bleibt dir deine Spucke weg. Gegen mich ist Matschendrecker, ohne Soundchecks immer gut. Denn alles das, was dumm und blut kommt, mit dem Latschi-Groove im Blut von Erd. Doch Bomben leg ich keine auf den Punkt. Gebracht bin ich anders wie ich scheine. Und findest du 100 Mark, sind's bestimmt nicht meine. Denn ich bin immer blank, auf der Arbeit montags krank. Hab dank meiner Mami immer frische Wäsche im Schrank. Das war der Balleprinz. Dumbum heißt die Gruppe, schreibt euch hinter die Ohren. Bei uns ist alles Chugge. Chugge Mucke dam da da da da da da da. Chugge Mucke dam da da da da da da. Chugge Mucke dam da da da da da da. Chugge Mucke dam da da. Ganz schön, mir Chugge, dumm bumm, von ihrer CD da, wo es schön ist, mit Chugge Mugge. Und bis zu den Nachrichten noch, Rödelheim Hardrein-Projekt im Remix von Stevie Bizet. Höher, schneller, weiter. Und in der nächsten Soundcheck-Stunde geht's weiter mit NDR, Neue Deutsche Reimkultur. Thank you. gesteinigt und wir sind nicht gestorben. Wir haben im Kühlschrank übernachtet und wir sind nicht erfroren. Wir haben schon tausendmal gespielt und noch nie verloren. Wir sind ein Dorn im Auge unseres Feindes, weil jedes Wort wahr und außerdem gereimtes Schein ist. Wie Zauberei, Zauberei, wenn ich das Mikrofon greife und unseren Namen schrei. RHP sind die Chabos, die du gerne haben kannst und hast, weil wir dir sagen, wie es ist. Du bist ein Spaß, du wirst blass. Wer meine Farbe gesund ist und das Wort ins Ohr geht, wenn es aus meinem Mund ist. Wir sind die Bundesrämmer Nummer 1 mit dem Pins und im Kreis. Und du laberst gerne Scheiß. Ich reiß dich auf, alle und kack dich wieder zu. Rödelheim ist die Macht und du reifst dich nicht mal wegen höher. Ich schätze, bin ich, warum bist du eigentlich am Leben? Egal, vielleicht weil du uns diskutierst, es immer wieder probierst und immer wieder verlierst. Du garantierst für Scheiße wie die Werbung von Goethe. Wir haben beide was von Kelly Bundy. Ich bin geil und du blöde. Die Rödelheimer Hartreinsager, unbezahlbar ohne und aber. Mein Gelaber geht runter wie Kaba, wie Faber ohne Wenn und Aber. Fotzenlecker, ich fließ wie der Neckar. Nur weiter von hier bis nach Mecker. Die Infostrecker schlag ich auf wie Boris Becker. Schneid nicht ab wie Beckendecker. Kauf nicht wie eine Packung Cracker bei Schlecker. Mike Checker, Scooby-Doo. Now guess what? America, fuck you too. They get hurt.